وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اليوم تاريخ بارك الله فيكم است أوف أرابيش أون دويتش أون في ماخن بايتا إن شاء الله فون سبل السلام دي إكليروك فون بلوغ المرض خلي درسنا بارك الله فيكم باللغتين العربية والألمانية، وسنتابع إن شاء الله في كتاب البيوع من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرض. الحديث 33 بعد 700، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كان على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب هو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. بريرة كانت جارية من الجوار، وكاتبت أهلها. الأهل هنا بمعنى المالك عليه السلام. كاتبت ملاكها، وكانوا ناسا من الأنصار كما عند النسائي، كاتبتهم على العتق. كان في ذلك الزمان العبد أو الأمة تكاتب مالكها أو يكاتب مالكه على، يعني بينهم يكون عقد على العتق، يعني يعطيه بعض المال أو تعطيهم بعض المال، ويعتق العبد أو تعتق الأمة، يعني تصبح حرة. طبعا في زماننا لا يوجد مثل هذا الشيء، لأنه ما في عبيد ولا إماء. فكاتبتهم على 9 أواق. الأوقية شيء من الذهب أو من الفضة، تقريب 200 جرام، وهذا مبلغ كبير. فذهبت إلى عائشة وقالت: أعينيني، يعني عينيني في ذلك. فقالت لها عائشة: أنا أعطيها هذه 9 أواق لأهلك في كل سنة أوقية، ولكن يكون الولاء لي. الولاء بمعنى أنها إذا ماتت فيما بعد لعائشة رضوان الله عليها حق الإرث. الولاء هنا هو مسألة الإرث. فعرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، إلا أن يكون لهم الإرث فيما بعد، مع أن عائشة رضوان الله عليها هي التي دفعت وهي التي أعتقت، فهم لا يريدوا أن يكون لهم الإرث. وهذا فيه تفضل، يعني هذا فيه شيء، أنهم رغم أنهم أخذوا المال فيردوا مرة أخرى، إذا صار فيه إذا مات يأخذوا المال مرة أخرى لهم، وهذا ليس حقا في مثل هذا الباب. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. معلش، خذيها أنت اشتريها أو أعطيهم واعتقيها وخلي الولاء لهم. ثم فيما بعد، ثم هنا ما يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قام وتكلم، ثم قد يكون ذلك في المستقبل، يعني بعد، قد يكون حتى بعد سن. حمد الله ثم قال ما بال، فما بال رجال، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول ما بال أقوام، ما بال أناس يفعلون كذا وكذا، ما يريد أن يقول العائلة الفلانية من الأنصار التي أطلقت بريء، التي قالت لبريرة كذا وكذا وكذا، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي ليست من دين الله. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو 100. قضاء الله أحق، أي دين الله هو الحق، وشرط الله هو الأوثق. ثم قال إنما الولاء لمن أعتق، يعني إذا أعتق في مسألة الولاء له. هنا بارك الله فيكم، الحديث فيه دليل على مسألة الشرط، على مسألة الشرط. قلنا قبل فترة لما أو في الدرس الماضي لما تكلمنا بارك الله فيكم عن الشرط، عن الشرط في البيع، قلنا أن بعض أهل العلم يقول ما يجوز له أن يشترط، ما يجوز له أن يشترط، ومنهم من قال يجوز الشرط. والصحيح أنه يجوز الشرط إذا كان لا يخالف الشرع، ولا يخالف كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث كذلك مسألة التقسيط، بحيث أن الإنسان يقسط مبلغ البيع أو مبلغ الشراء، ولكن لا يجوز أن يزيد عليه مالا، كما في هذا قال 9 أواقي في كل سنة أوقية، فما يجوز على ما يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك. وفيه كذلك جواز بيع المكاتب، جواز بيع المكاتب، وأن الولاء يكون للذي أعتقه، إنما الولاء لمن أعتق، أي إذا كان هناك إرث فإنه يكون للمعتق، لأنه العبد إذا أعتق ما له أهل أصلا، ما له أهل أصلا، فإذا مات من يرثه؟ يرثه الذي أعتقه. على كل، موضوعنا ليس في قضية العتق، وليس في قضية الولاء، وليس في قضية بارك الله فيكم بريرة نفسها، وإنما الموضوع هو في قضية أولا البيع، ثم في قضية الاشتراط في البيع، والثالث في قضية إذا لم يوافق الشرط كتاب الله أو دين الله فإنه لا يجوز. وهذا هو المفهوم من الحديث، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم، حديث زيبن هندت غين غيسك، زيبن هندت غين غيسك. Und natürlich unser Kapitel ist über Kaufen und Verkaufen. Das geht um Verträge, Handelsverträge. Aisha radhiyallahu anha sagte, Barira kam zu mir und sie sagte, ich habe einen Vertrag mit meinem Inhaber oder Halter, dass ich befreit werde und ich zahle ihnen 9 Maßeinheiten. Das sind bestimmte Einheiten von Gold. 9 Maßeinheiten von Gold oder von Silber. Und in jedem Jahr eine. Das bedeutet 9 Jahre, jedes Jahr eine Maßeinheit, das heißt Uqiyya. Und dann hat sie Aisha gesagt, hilf mir, in diesem Zusammenhang. Aisha sagte ihr, wenn dein Halter das möchte, dann werde ich ihm diese geben, also die 9 Maßeinheiten. Aber wenn du stirbst, dann bekomme ich die Erbe von dir. Dann kann ich dir das geben. Dann ist Berira zu ihrem Halter gegangen und sie hat ihm das gesagt. Der Halter hat gesagt, nein, das akzeptiere ich nicht. Der Prophet war dabei, als Berira Aisha erklärt hat. Und da hat sie dem Propheten das erklärt. Der Prophet sagte, nimm sie und sag ihnen, ihr könnt die Erbe danach bekommen, Al-Wala. Und sowieso, Al-Wala, also die Erbe ist für die Person, die den Sklaven befreit hat. Aisha hat das getan. Später hat der Prophet Muhammad eine Rede gehalten, indem er Allah subhanahu wa ta'ala lobpreiste und dankte. Dann sagte der Prophet Muhammad was ist los mit Leuten, die Bedingungen stellen, die nicht im Buch Allahs stehen? Jede Bedingung, die nicht im Buch Allahs subhanahu wa ta'ala steht, ist nichtig. Und wenn diese Bedingungen 100 wären, die Bestimmung Allah oder die Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala ist die richtige. Und die Bedingungen Allahs oder die Bedingung Allahs ist die wahrhaftigste. Und Al-Wala, das bedeutet hier, wenn ein Sklave befreit wird von einer Person, diese Person, die befreit hat, bekommt die Erde Al-Wala'u liman a'taq. Das war Al-Bukhari und Muslim, diese Überlieferung bezüglich Berira. Natürlich, man sollte schon islamisches Wissen haben, um diese Wörter zu verstehen, die ich erklärt habe, weil das damit zu tun hat, erstmal mit Sklaverei, dann wie kann ein Sklave befreit werden, was bedeutet ein Vertrag, was bedeutet eine Bedingung in Vertrag oder in Kauf- und Handelsvertrag und dann bezüglich Bedingungen, die man in einem in einer Kaufabwicklung stellen darf und bezüglich auch Al-Wala. Auf jeden Fall, ich werde versuchen, das zu erklären, wie die Geschichte ist, mit meinen Wörtern, damit man das versteht. Und zwar, Berira ist eine Sklavin. In unserer Zeit gibt es keine Sklavinnen mehr, ist keine Sklaven. Aber damals gab es Sklaven. Und Berira war eine Sklavin. Sie wollte befreit werden, sie wollte ihre Freiheit kaufen. Früher war die Sache so, als der Islam kam, es könnte nicht sofort sozusagen sein, dass der Prophet sagt, alle werden frei. Die Leute hätten das nicht gewollt und hätten das nicht getan. Deshalb im Islam gab es Prozess für Befreiung von Sklaven. Und dieser Prozess ist sozusagen, waren verschieden. Zum Beispiel, wenn man während Fasten mit der Frau Geschlechtsverkehr gehabt hat, dann als Sühne muss man einen Sklaven befreien. Wenn man jemanden unabsichtlich getötet hat, muss man einen Sklave befreien. Wenn man das getan, eine Sklave befreien, als sozusagen als Prozess, damit die Sklaverei abgeschafft wird. Unter anderem auch hat der Islam das erlaubt, dass eine Sklave einen Vertrag mit seinem Halter macht und er zahlt ihm etwas, damit der Sklave seine Freiheit bekommt. Und Berira war eine Sklavin, sie hat das gemacht. Der Halter von ihr hat gesagt, okay, du gibst mir diese 9 Maßeinheiten. Jedes Jahr eine. Die haben akzeptiert. Das heißt auf 9 Jahre. Die sind ungefähr 200 Gramm Gold jedes Jahr, bis sie ihre Freiheit bekommt. Berira konnte das selber nicht. Sie musste arbeiten, damit sie das bekommt. Dann nehmen sie zu Aisha, hat sie gesagt, hilf mir. Aisha sagte, okay, ich werde dir das geben, aber wenn du stirbst dann später, dann habe ich die Erbe von dir, weil ich sozusagen die Person bin, die dich befreit hat. Berira ging zu ihrem Halter, hat gesagt, ja, Aisha wird mir das geben, wird euch das Geld geben, oder diese Maßeinheit geben. Aber sie bekommt die Erbe. Dann haben sie gesagt, nein, Wir bekommen das. Aber eigentlich, wenn man sich überlegt, sie bekommen das Geld von ihr, sie kauft sich und trotzdem auch bekommen sie nochmal die Erbe, das ist ungerecht, weil Aisha radhiyallahu anha das gegeben hat, nicht sie. Der Prophet hat davon gehört, hat gesagt, was ist mit manchen Leuten? Und das war die Methode vom Propheten Muhammad s.a.w. Als er Rede gehalten hat, er hat nicht gesagt zum Beispiel sofort zu jemandem, du hast Fehler gemacht, oder zum Beispiel Person X, Person Y. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, was ist los mit Leuten? Der redet allgemein. Und das ist eine Methode, damit der Prophet Muhammad s.a.w. die Leute nicht bloßstellt, sondern die Person versteht selber, ach, ich habe einen Fehler begangen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Und da ändert man sein Verhalten. Der hat gesagt, was ist los mit Leuten, die bestimmte Bedingungen stellen, die nicht im Buch Allah sind, das wird die gegen unsere Religion sind. Wenn man 100 Bedingungen stellt, die gegen die Religion sind, sind das nichtig. Und dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w., wenn jemand einen Sklaven befreit, dann bekommt er die Erbe von ihm, wenn dieser Sklave später stirbt. Unser Thema ist nicht jetzt Sklaverei und unser Thema ist nicht jetzt Barira als Person. Unser Thema ist, barakallahu fikum, bezüglich, darf man eine Bedingung in Kaufvertrag stellen oder nicht? Laut. Diese Überlieferung schon. Bei der anderen Überlieferung, was wir voriges Mal erzählt haben, man darf nicht in allen Verträgen Bedingungen stellen. Aber wenn man eine Bedingung stellt, dann muss das mit dem Koran oder mit der Religion Übereinstimmung finden. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht das nicht. Dann geht das nicht. Wenn das auch 100 Bedingungen sind. Dazu noch in dieser Überlieferung, gibt es eine klare Erlaubnis, dass man etwas kaufen kann in Ratenzahlung. Aber man darf nicht mehr verlangen als diese Ratenzahlung. Wie hier, 9 Maßeinheiten in 9 Jahren. Nicht aber 9 Maßeinheiten und nach 9 Jahren, dann kommt noch dazu, etwas dazu. Das geht nicht, laut dieser Überlieferung. Auf jeden Fall, für uns ist wichtig hier, barakallahu fikum, ein Sklaven darf sich befreien, indem er sich loskauft. Zweitens, man darf eine Bedingung Kaufvertrag stellen, aber das muss mit der Religion Übereinstimmung finden. Und drittens, man darf in Raten sozusagen zahlen und was kaufen. Viertens, natürlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacht sozusagen über das allgemeine Verhalten von seinen Gefährten und von den Leuten, damit er ihnen sagt, das ist falsch, das ist richtig. Und es ist wichtig hier auch zu verstehen, dass unsere Religion, Alhamdulillah Rabbil Alamin, das war die größte Befreiung für die Sklaven. وعن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم والحديث أخرجه مالك في الموطأ. قال الدارقطني الصحيح وقفه على عمر ومثله قال عبد الحق وقال صاحب الإلمام المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة وفي الباب آثار عن الصحابة وقد أخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة قال كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة قال يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر ثم جاء فقال جارية من قريش تباع أمها، فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين والأنصار. فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فهل كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا: لا. قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية. ثم قرأ: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم قال: وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك. فكتب إلى الآفاق ألا تباع أم حر فإنها قطيعة فإنه لا يحل. فهذا ونحو من الآثار دليل على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حرم بيعها، سواء كان الولد باقيا أو لا. وإلى هذا ذهب أكثر الأئمة إلى عدم جواز البيع. ومن الأئمة من قال بالجواز واستدل بالحديث الذي بعده، وهو الحديث 35 بعد 700 عن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان، وهو في السلسلة الصحيحة. زاد الحاكم: في زمن أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. المسألة بارك الله فيكم فيها مسألة: هل يجوز بيع أم الأولاد إذا كانوا من إذا كانت الأمهات من الإماء وأنجبت ولدا، فهل يصح بيعها ولا ما يصح؟ والولد هنا بمعنى أنه أنجبت، فهل يصح ولا لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم يقول لا يجوز، ومنهم يقول أنه يجوز. وهناك احتمال النسخ، هناك احتمال النسخ. وهناك حديث لابن عباس رضي الله عليه أنها لما ولدت ماريا إبراهيم فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها، عتقها ولدها. وهذا فيه ضعف، وهذا فيه ضعف. على كل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في جواز بيع، وهذا بالنسبة لنا اليوم، يعني لأن ما عندنا لا جواري ولا عندنا أمهات أولاد، فذلك مثل هذا الأمر الآن دراسته يعني فيها فقط من باب الناحية العلمية أكثر ما يكون من الناحية العملية. بارك الله فيكم. حديث زيبن هندت فون غايسك ديزا بايدن حديثة دي هابن ستون مت اينا ستواتيون دي فيا نيمالز ان انزرة زايت هابن بردن نيمالز. Aber wir lernen das aus wissenschaftlichen, sage ich jetzt, Gründen. Das bedeutet, damit man weiß, wie das ist. Ibn Umar sagte, Umar hat verboten, dass man die Mütter, die Sklaveninnen sind, verkauft, wenn die Kinder haben. Und er sagte, sie dürfen nicht verkauft werden, sie dürfen nicht verschenkt werden und sie dürfen auch nicht sozusagen als Erbe genommen werden, weil die Sklaven, die sind wie Vermögende. Der Mann kann sie haben, bis er stirbt. Wenn er stirbt, dann ist diese Frau frei geworden. Das hat eine Geschichte, und zwar Umar bin Khattab war mit Sahaba zusammen. Dann hat er eine Frau gehört, die hat angefangen zu schreien. Umar sagte, was ist los? Ich höre Schreie von einer Frau. Da haben sie gesagt, ja, das ist ein Mädchen, ihre Mutter ist Sklavin. Das Mädchen ist frei. Ist freie Person, keine Sklavin. Aber ihre Mutter ist Sklavin und man will ihre Mutter verkaufen. Und das Mädchen schreit und weint, sie will mit ihrer Mutter bleiben. Umar sagte, holt mir die Leute aus Medina und Mekka zusammen, also die Gelehrten. Die kamen zusammen. Er hat gesagt, was ist los mit euch? Allah hat doch verboten, dass man die Verwandtschaft, die Beziehung zur Verwandtschaftsbande bricht. Da haben sie gesagt, klar. Er hat gesagt, aber ihr macht das jetzt. Da haben sie gesagt, wie? Er hat gesagt, ja, diese Frau hat ihre Tochter. Und wenn sie verkauft wird, dann habt ihr sozusagen sie getrennt voneinander. Dann habt ihr die Beziehung gebrochen. Dann haben sie gesagt, tu, was du willst. Er hat dann geschrieben an alle Provinzen, dass man keine Mutter, keine Sklavin, die Mutter ist, verkaufen darf, wenn sie ein Kind hat. Und sie bleibt bei dem Halter, bis er stirbt. Wenn er stirbt, dann ist sie eine freie Frau. Die Gelehrten haben diese Ansicht genommen und andere Gelehrten haben gesagt, nein, es gibt auch eine andere Überlieferung, und zwar von Jabir. Er sagte, wir haben damals die Sklavinnen, die Mutter waren, verkauft und unser Prophet war am Leben. Er hat uns dazu nicht gesagt. Das ist bei An-Nasa'i und Ibn Majah. Manche Gelehrten sagen, diese Überlieferung ist schwach, und andere sagen, diese Überlieferung schwach. Manche sagen, es gibt hier eine Aufhebung, das wird Annulation oder Abrogation. Das heißt, das wurde aufgehoben, dieses Urteil. Auf jeden Fall für uns, was wichtig ist, dass man weiß, früher konnte man auch Sklavinnen verkaufen und kaufen. Aber heutzutage, wir haben weder Sklavinnen noch Sklaven, und deshalb brauchen wir das Thema nicht groß zu machen, weil wir das nicht haben. Das war in einer Zeit, in der man solches gemacht hat, aber heutzutage haben wir sowas nicht, deshalb braucht man Barakallahu fikum auch in diesem Fall nicht so groß über solche Themen zu reden, aber etwas ist wichtig für uns, damit wir sozusagen verstehen, wie Kauf und Verkauf in diesem Zusammenhang gehalten worden war. Wallahu ta'ala ala wa ala. Unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten. Es gibt dann eine Überlieferung, dass die Sklavin, die ein Kind bekommt, wird frei. Manche Gelehrten sagen, diese Überlieferung ist schwach, andere sagen, das ist schon gut. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, im Endeffekt sagt man, der Islam war die Religion, die als Befreiung für Sklaven war. Das war die Religion, die Sklaverei abgeschafft hat. Aber das war nicht von heute auf morgen, weil das nicht geht. Und wir kennen das. Passt auf. Allah subhanahu wa ta'ala hat angefangen mit dem Koran, mit der Offenbarung des Korans. Am Anfang gab es nicht, Alkohol ist verboten, Schweinfleisch ist verboten, Zina ist verboten. Das war nicht so am Anfang. Am Anfang war erstmal die Basis, dass man an Allah glaubt und so weiter. Später kamen diese Urteile. Und wenn hätte Allah von Anfang an den Leuten gesagt, kein Alkohol, kein Unzucht, kein, hätten sie gesagt, wir wollen diese Religion nicht. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala schrittweise gemacht. Und das ist auch schrittweise mäßig, dass die Sklaverei abgeschafft worden ist. Und deshalb, wenn man diese Sache betrachtet, sollte man nicht in der Betrachtung eines Menschen, der im 20. oder 21. Jahrhundert lebt, betrachten, sondern der sollte man das betrachten in Augen von einer Person, die damals gelebt hat, und für ihn war die Sache ganz normal. Und das ist ungerecht, dass man die Betrachtung von damaligen Leuten mit unserer Betrachtung vergleicht, und da will man die gleichen Rahmenbedingungen und Verhältnisse haben für dabei. Das ist ungerecht. Weil das ist auch ungerecht jetzt, dass man vielleicht einen eine Person aus dem südländischen, arabischen, afrikanischen, asiatischen Teil bringt und einen europäischen, und da will man sie vereinen in ihren Gedanken, obwohl das total anders ist. Das wird wie ein Afrikaner oder Asiate oder Südländer die Sachen sieht, ist anders als wie ein Europäer das sieht. Und deshalb, es gibt hier einen Prozess, deshalb soll man aufpassen. Weil manche Leute, die wollen den Islam angreifen durch solche Hadithe. Sag, schau mal, ja, die Verreden von Sklaven und so weiter. Ja, es gab das. Aber was hat der Islam damit gemacht? Das ist wichtig. Auf jeden Fall, unser Thema ist nicht Sklaverei. Unser Thema ist Kaufen und Verkaufen und Regeln und Bedingungen dafür. والحديث الأخير لهذا اليوم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ما فضل من الماء عن كفاية صاحبه صورة ذلك أن ينبع في أرض صاحبه ماء فيسقي الأعلى ثم يفضل عن كفايته فليس له المنع وكذا إذا اتخذ حفرة في أرض مملوكة يجتمع فيها الماء أو حفر بئرا ليستقي منه ويسقي أرضه فليس له منع ما فضل وظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب أو طهور أو طهور أو سقي زرع وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكة وقد ذهب ابن القيم إلى ذلك ونص أحمد على أنه يجوز الرعي في أرض غير مباحة للراعي وغيره من أهل العلم ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه ولا يمنع الفضلة من غيره سواء قلنا إن الماء حق للحافر لا ملك كما هو قول جماعة من العلماء وكذلك الملح وكذلك الملح وبارك الله فيكم ويجوز بيع البئر والعين يعني مثلا إنسان عنده بئر في أرضه يبيعها أو عين يبيعها ولكن هو يأخذ الذي يحتاجه وما فضل يعني الباقي فإنه يعطيه ما يبيع ونهى عن ضراب الجمل عن أجرة ضراب الجمل وهو عسب أو عسب الفحل ما هو عسب الفحل وضراب الجمل أنهم يأتوا بالجمل فيضرب الناقة ومو يضربها هنا الضرب الآخر ما يقال هذا على الحيوانات يقال عند الحيوانات ضراب أما عند البشر نكاح يلا إذا يأتوا بفحل فهذا الفحل يلقح الناقة ويأخذ عليه فلوس يعني الجاموس مثل الجاموس المستعار أو هذا المستعار يعني عيروه من ويأخذ عليه مال بعض أهل العلم يرى أنه إذا كانت الضرابات معلومة وكان من باب الاستئجار وفيه منفعة فالنهي هنا للتنزيه يعني مكروه أن الإنسان يأخذ على ذلك مالا وبعض أهل العلم يرى أنه محرم عسب الفحل أو ضراب الجمل وفضل الماء. إذن في نهي عن بيع فضل الماء، في نهي عن ضرب، يعني بيع المني، مني الجمل. وانتبه يا أخوة، الجمل للمذكر والناقة للمؤنث. طيب إن شاء الله نقف عند هذا الحديث، كما ذكرنا أنه نحن ما نريد أن نطيل أكثر، بارك الله فيكم، من 40-50 دقيقة. بارك الله فيكم. Next is حديث ist حديث 736 من 737 جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال er sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat es verboten dass man das was übrig bleibt von Gebrauch vom Wasser, dass man das übrige Wasser verkauft. Das ist bei Muslim. Und er hat auch verboten, dass man dafür etwas nimmt, wenn ein Kamel natürlich mit wenn ein Kamel gemietet wird wegen Befruchtung. Das heißt, man nimmt ein Kamel und es gibt Kamelstuten und dann versucht man die Paarung sozusagen. Und für diese Paarung bekommen manche Lohn dafür, Geld dafür. Der Prophet hat das eigentlich verboten, dass man dafür Geld nimmt. Das erste ist, was bedeutet das übrige Wasser oder das sozusagen was man nicht mehr braucht. Angenommen, du hast ein Grundstück, in diesem Grundstück gibt es einen Brunnen oder es gibt in diesem Grundstück gibt es einen Fluss oder es gibt dort eine Quelle, Wasserquelle. Und du brauchst bestimmte Menge von Wasser. Du hast diese bestimmte Menge von Wasser genommen für Waschung, für Bewässerung, für alles, was du brauchst. Und dann hast du noch übriges Wasser. Du hast mehr Wasser. Manche wollen das verkaufen. Der Prophet hat es verboten. Er sagt, man darf es nicht verkaufen. Warum? Weil die Leute alle sozusagen haben eine Gemeinsamkeit. Und diese Gemeinsamkeit, gemeinsames Vermögen, und das ist das Wasser unter anderem. Wasser und Salz und Gras. Das ist ein Vermögen für alle. Wenn du dein Grundstück hast und es gibt auch Trinkwasser, dann nimmst du, was für dich genug ist, und dann gibst du den anderen. Du kannst nicht sagen, ich gebe nicht. Weil das Wasser, was von der Erde kommt, das ist nicht nur dein Vermögen. Passt auf. Wasser, Salz, Gras. Die drei sind sozusagen allgemein für alle. Man darf das nicht verhindern, dass die anderen Nutzen davon bekommen. Und hier, bezüglich Wasser, du hast zum Beispiel, du hast ein Grundstück, ich habe ein Grundstück, wir sind nebeneinander. Und du hast bei dir eine Quelle, Wasserquelle. Du nimmst dein Wasser, du machst alles. Und ich brauche auch, ich habe in meinem kein Wasser, in meinem Grundstück. Dann darfst du mir nicht verkaufen, sondern du musst mir das geben. Und so weiter. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, die Zusammenhaltung. Das ist die Zusammenhaltung. Und das ist, dass man auch nicht sozusagen, wal'iyadu billah, gierig wird in diesem Leben. Wenn du aber einen Brunnen hast oder eine Quelle hast oder einen Fluss hast in deinem Land, das gehört dir. Der Brunnen gehört dir, Quelle gehört dir, Fluss gehört dir. Okay, du kannst Brunnen verkaufen, du kannst alles verkaufen. Aber was übrig ist, was mehr als dein Gebrauch ist, sollst du nicht verkaufen. Das zweite, das Hadith 737 auch, Ibn Umar sagte, der Prophet Muhammad sallam hat verboten, dass man Asb al-Fahl verkauft oder Dirab al-Jamal. Das ist Barakallahu fikum. Mit anderen Wörtern, er hat verboten, sozusagen Samen von Kamelen zu verkaufen. Wie ist das? Man holt ein Kamel und es gibt Kamelstuten. Und da holt man dieses Kamel und dieses Kamel benutzt man in Paarung. Manche bekommen dafür Geld. Es gibt heute auch zutage, man holt einen Hund für die Hündin oder man holt sozusagen ein Kalb oder Ochs für die Kühe. Geld zu nehmen dafür. Die Gelehrten haben zwei Ansichten. Manche sagen, das ist haram, das ist verboten. Andere sagen, ja, aber die andere Person hat sein Tier geholt und alles. Deshalb, er kann etwas dafür bekommen, wenn alles bestimmt ist. Das wird man sagt, ja, dreimal innerhalb drei Tage oder ich miete dein Kamel oder ich miete dein Ochs oder und so, dann sagen manche Gelehrten, das geht. Aber besser ist, dass man dafür nicht nimmt. Das geht um Kauf und Verkauf in diesem Zusammenhang. Wenn du sagst, Samen eines Kamels, was ist die Menge, wie viel, wie kannst du das bestimmen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und weil im Islam eine Regel gibt, wenn du etwas kaufst oder verkaufst, das muss bestimmt sein, da muss man wissen, was das genau ist. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muslima kathira, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Morgen, liebe Brüder und Schwestern, gibt es keinen Unterricht. Ghadan ma fi daras barakallahu fikum, ba'da al-Isha, lanu ghadan nahnu indana muhadara fi Medina Ukhra, hawl al-Islam. Morgen gibt es keinen Unterricht, weil ich morgen außerhalb einen Vortrag über Islam habe. Deshalb wir treffen uns, inshallah, am Donnerstag zum Tawhid-Unterricht, zum Aqidah-Unterricht. Und inshallah auch manche, bei manchen holen wir für sie eine Matratze und geben sie alle Kissen, damit sie besser schlafen und nicht so. Ja. Ich meine, dass man im Sitzen die ganze Zeit schläft, das ist harte Arbeit. Deshalb bringen wir es. طيب. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في دي بغونج بسلام انترنت كنت فراغن شون زامل Ich komme inshallah. Ich versuche in 20 Minuten oder 30 Minuten zu kommen. Moment bitte. Na. يبيع الجاموس يبيع كل الجاموس نعم اما هذول ما يبيعوا الجاموس هذول يبيعوا اللقاح تبعه يجوز بيعه لأنه هو عم ياخذ البنزين وعم ياخذ هذا وهذا وهذا يعني ما عم يبيع العمل تبعه هو أما الأصل إنه إذا في سقاية يعطيك المي الأصل أما اليوم وين الأصل اليوم ما يعطيك شو اسمه يعني مثلا هلا إذا أنت جارك عنده بير وأنت عندك وهو عنده ماء زايد فالمفروض يعطيك الماء ولكن في زماننا اليوم هو يعمل حرام وما يعطيك الماء طيب صيد الشيخ هم يحاربوهم في البلاد كيحصدوا السلام عليكم كيحصدوا خلوهم هم يحاربوهم باش الناس ما تجيش تزرع ما تاكلش الهواش باش ما يكونش في البلاد تاعنا